Jetzt kommt der letzte Text aus einem Stück, glaube ich. Oder der vorletzte, werden Sie. Aus dem Stück Gundling, aus dem letzten Teil, ein Monolog. Mein Name ist Gotthold Ephraim Lessing. Ich bin 47 Jahre alt. Ich habe 1-2 Dutzend Puppen mit Sägemehl gestopft, das mein Blut war, einen Traum vom Theater in Deutschland geträumt und öffentlich über Dinge nachgedacht, die mich nicht interessierten. Das ist nun vorbei. Gestern habe ich auf meiner Haut einen toten Fleck gesehen, ein Stück Wüste. Das Sterben beginnt, beziehungsweise es wird schneller. Übrigens bin ich damit einverstanden. Ein Leben ist genug. Ich habe ein neues Zeitalter nach dem anderen heraufkommen sehen, aus allen Poren Blut, Kot, Schweiß triefend jedes. Die Geschichte reitet auf toten Gäulen ins Ziel. Ich habe die Hölle der Frauen von unten gesehen. Die Frau am Strick, die Frau mit den aufgeschnittenen Pulsadern, die Frau mit der Überdosis auf den Lippen Schnee, die Frau mit dem Kopf im Gasherd. 30 Jahre lang habe ich versucht, mit Worten mich aus dem Abgrund zu halten, brustkrank vom Staub der Archive und von der Asche, die aus den Büchern weht. Gewürgt von meinem wachsenden Ekel an der Literatur, verbrannt von meiner immer heftigeren Sehnsucht nach Schweigen. Ich habe die Taubstummen um ihre Stille beneidet im Geschwätz der Akademien und in den Betten der vielen Frauen, die ich nicht geliebt habe, um ihren lautlosen Beischlaf. Ich fange an, meinen Text zu vergessen. Ich bin ein Sieb. Immer mehr Worte fallen hindurch. Bald werde ich keine andere Stimme mehr hören als meine Stimme, die nach vergessenen Worten fragt. Freunde treten auf, debattieren lautlos, besetzen die Stühle. Das sind meine Freunde. Die Freunde verbeugen sich. Seit einiger Zeit fange ich an, ihren Namen zu vergessen. Die Freunde ziehen Strumpfmasken über ihre Gesichter. Vergessen ist Weisheit. Am schnellsten vergessen die Götter. Schlafen ist gut. Der Tod ist eine Frau. Das war irgendwie schrecklich ernst. Ich versuche jetzt was anderes zu finden. Ja, das ist überhaupt der älteste aller Texte, das ist vom Anfang der 50er Jahre. Und es ist eigentlich eine Brecht-Kopie. Das werden Sie bemerken, aber irgendwie ist auch ein Beweis dafür, dass der Blick von Brecht auf Geschichte noch nicht veraltet ist. Gespräch der Bediensteten im Palast des Agamemnon, während dieser ermordet wird in der Küche. Drei Frauen, 2 ältere und eine sehr junge, mit Küchenarbeiten beschäftigt. Man hört von draußen Lärm wie von Betrunkenen. Es sind Soldaten. Sie singen. Der Feldzug ist zu Ende. Die Hände sind noch leer. Wir haben nicht Tisch noch Wände. Doch Troja ist nicht mehr. Erste Alte. Was ist da für Lärm draußen wie Besoffene? Junge Frau, die Soldaten singen, sie feiern den Sieg. Erste Alte, wer zahlt? Junge Frau, Agamemnon. Er hat schlachten lassen, es gibt auch Wein. Glaukos hat es mir erzählt, er ist Offizier. Zweite Alte, hat er dir auch erzählt, dass er bei Zyntia war gestern bis früh 6? Erste Alte, sie haben 10 Schiffe gebraucht, dass sie die Soldaten unterbrachten, als es losging. Zurück haben 2 genügt, aber Agamemnon hat 4 gebraucht für die Beute. Junge Frau, ja, wir haben gesiegt. Erste Alte, wir, meiner hat nichts mitgebracht, außer eine Speerwunde. Eine 4. Frau, jung, betritt die Küche. Sie hat Neuigkeiten, die erwartet worden sind. Die 3 wenden sich ihr zu, aber die 1. Ältere geht nach den ersten Worten wieder an ihre Arbeit. 2. Junge, sie hat auftragen lassen, sie sitzt bei Agamemnon, sie sagt zu ihm immer mein Held und streichelt ihn.

noch weghalten von der erschrockenen Seele, stummes Niederfallen ferner Sterne. Viele Geschicke weben neben dem meinen, durcheinander spielt sie alle das Dasein. Und mein Teil ist mehr als dieses Lebens schlanke Flamme oder schmale Leier. Ich danke Ihnen fürs Zuhören.